teil. Der ehemalige Außenminister Joschka Fischer heute Morgen hier im Programm von Deutschlandradio Kultur über Jürgen Habermas, der heute 80 Jahre alt wird. Zwei Frankfurter sozusagen. Als der eine im Seminar lehrte, fuhr der andere auf den Straßen Frankfurts Taxi oder demonstrierte. Im Studio begrüße ich nun Albrecht von Lucke, Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Die neue Ausgabe, das Heft für Juni, ist ganz dem Soziologen und Philosophen Habermas gewidmet in mehreren Grußadressen und Essays. Guten Morgen, Herr von Lucke. Guten Morgen, Herr Scholl. Wenn große Männer Geburtstagsfeiern, Herr von Lucke, dann hagelt es in der Öffentlichkeit Superlative. Und das ist natürlich auch heute im Fall von Jürgen Habermas so. Vom bedeutendsten deutschen Philosophen wird gesprochen, von der Weltmacht Habermas. Worin sehen Sie, die Sie ihn ja auch persönlich kennen, Jürgen Habermas ist auch Mitherausgeber der Blätter für deutsche internationale Politik, worin sehen Sie so seine besondere Aura und Wirkungsmacht? Ich glaube, man geht nicht fehl in der Aussage, dass Jürgen Habermas gewissermaßen der Einbruch des modernen Intellektuellen in den bundesrepublikanischen Diskurs gewesen ist. Und man kann das ja sich auch wunderbar an dem O-Ton von Joschka Fischer vergegenwärtigen. Habermas war anders als seine Vorgänger Horkheimer und Adorno eben nicht mehr der klassische Ordinarienprofessor, sondern er hat diskutiert, er ist streitbar aufgetreten, hat damit gewissermaßen im Vorfeld von 68, bereits mit seiner großen Schrift über den Strukturwandel der Öffentlichkeit aus dem Jahre 62, aber bis dann in die späten 60er und weit darüber hinaus bis heute natürlich die großen Debatten dieser Republik geprägt. Also man kann es mit seinem späteren Gegenspieler, kann Bohrer, der ihm schon als Gegenspieler durchaus nicht immer grün war, aber die Konzession, die große Konzession machte, man muss von ihm wirklich als dem großen modernen intellektuellen Ereignis der Bundesrepublik in ihrer intellektuellen Geschichte sprechen. Karl-Heinz Bohrer, Professor für Ästhetik und Kommunikation, Merkur, Herausgeber und ebenfalls sehr streitbarer Intellektueller. Habermas kommt ja aus der Tradition der kritischen Theorie von Adorno und Horkheimer. Sie haben die Namen schon erwähnt, deren Gesellschaftstheorie ja im Grunde in der Verzweiflung darüber gipfelte, dass kein richtiges Leben im Falschen möglich war. Habermas war Adorno-Schüler, hat aber dessen ja auch triftige und am Ende hochabstrakte Kritik der Negation solide wieder auf die Füße gestellt. Wie hat er das eigentlich vermocht? Ja, es ist völlig richtig, dass was die alte kritische Theorie jedenfalls nach 45 auszeichnete, war eine pechschwarze Traditionsgeschichte. Die Dialektik der Aufklärung mündet gleichsam im Umschlag in den Mythos, in Unvernunft. Das ist die große Lesart. Und deswegen spricht man ja auch vom Hotel Abgrund, wenn man dieses Frankfurter Phänomen beschreibt. Und das, was die kritische Theorie allenfalls aufgegeben hat, war dieses Phänomen der Flaschenpost. Eine Flaschenpost, die über Jahrzehnte, ja Generationen irgendwann vielleicht ans Land spülen würde und gewissermaßen wieder neuen kritischen Geist einpflanzen könnte. Habermas hat von Anfang an mit dieser Überlegung gebrochen, und zwar zentral, und das kommt auch in den harten Auseinandersetzungen explizit mit Horkheimer zum Ausdruck. Wir haben in dem Heft einen wunderbaren Beitrag von dem heutigen Nachfolger von Jürgen Habermas, Axel Honneth, dem Lehrstuhlinhaber in Frankfurt von des großen Habermas-Lehrstuhl, der genau beschreibt, wie Horkheimer von Anfang an gewittert hat, dass da jemand wieder an die Wurzeln der ersten kritischen Theorie angreift, dass er gleichsam aufnimmt, was die kritische Theorie in den 20er Jahren gedacht hat, nämlich anfängt beim jungen Marx, versucht, Vernunftbegabungen beim Einzelnen, beim Menschen bloßzulegen und die gleichsam, und das ist dann das, wovon Sie sprechen, gewissermaßen vom Kopf auf die Füße gestellt, gleichsam diese Vernunftbegabungen umzusetzen. Das Interessante ist bloß bei diesem Phänomen, dass Habermas, indem er gleichsam von Marx ausgeht, aber auch ganz stark Kant aufnimmt und natürlich die große Synthese dann auch mit Freud und Max Weber herstellt, dass er gleichsam Folgendes tut. Er stellt es nicht mehr, und das kann man ironisch aufnehmen, nicht mehr vom Kopf auf die Füße. Es ist gleichsam nicht mehr das Proletariat, was es in klassischer marxistischer Tradition gewesen ist, sondern ich würde mal ironisch sagen, er stellt es oder er legt es vom Kopf auf die Zunge. Bei Habermas ist es gleichsam die Sprache, die Kommunikation, die plötzlich die Vernunftinhalte, die bei Kant der Einzelne noch vor sich selber, vor seinem eigenen Gewissensgericht ausbreiten kann, die gleichsam immer in der intersubjektiven Kommunikation zum Ausdruck kommen und damit gleichsam die Hoffnung einer neuen, kritischen, an Wahrheit und Vernunft orientierten Verständigung Inhalt ist. Im Feuilleton Pressegespräch ist Albrecht von Lucke zu Gast von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Sie haben in Ihrer Ausgabe, Herr von Lucke, auch Texte über die ausländische Rezeption von Jürgen Habermas, ein Aufsatz von Seyla Ben Habib, sie lehrt in den USA, in Yale, und von Kenichi Mishima, Philosophieprofessorin aus Japan. Welche Punkte, Themen sind es eigentlich, die Jürgen Habermas erfolgreich in die Welt getragen hat? Ja, es ist wirklich ein enormes Phänomen, dass Habermas auch gerade im Gegensatz zu seinen ganzen deutschen Widersachern und Kontrahenten, die alle weitgehend im deutschen Sprachraum geblieben sind, wenn man an Lübbe denkt, beispielsweise Hermann Lübbe, den Soziologen oder auch und Philosophen oder auch Wilhelm Hennes, alles streitbare Gegner, die Habermas gleichsam in den letzten 30 Jahren alle weit hinter sich gelassen. Und Habermas, muss man wirklich sagen, hat heute eine wirklich globale Ausstrahlung. Diese Ausstrahlung kann man in zweierlei Hinsicht spezifizieren. In gewachsenen Demokratien wie den USA, wie Europa, ist er vor allem natürlich der große Denker des Kosmopolitismus. Er ist gleichsam in Fortsetzung von Kant derjenige, der vom Weltbürgertum zum Weltrechtsdenken gegangen ist, der die Vorstellung erwachsen hat, dass man gleichsam zu einer Verständigung mit Institutionen, indem er sich in seinem zweiten großen Schrift nach der Theorie des kommunikativen Handels in Institutionen und der in Faktizität und Geltung, also dem Recht, zugewandt hat, sehr stark die Vorstellung, dass man gleichsam zu einer Vorstellung von Weltbürgerlichkeit kommt, also einer Fortschreibung von Demokratie. Das hat sich sehr stark beispielsweise ausgedrückt in der Auseinandersetzung gegen die amerikanischen, die Vereinigten Staaten unter Bush, wo er ganz stark die Gefahr sah, dass die Staaten von dem Weg einer gewachsenen Demokratie abweichen. Diese Tradition auf der einen Seite. Und damit natürlich viele Freunde in den USA auch hatte, in liberalen Schichten, unter anderem ein großer Freund von Richard Rorty, der große amerikanische Philosoph, der jüngst gestorben ist. Auf der anderen Seite, und das ist vielleicht die noch viel interessantere Wirkungsgeschichte von Habermas, das, was wir eigentlich als seine große Leistung im deutschen Raum begreifen müssen, dass er in der Lage war, Öffentlichkeit, nachdem der Nationalsozialismus gleichsam mit allem abgeräumt hatte, alles war kontaminiert. Es gab keine Theorie mehr, die gleichsam anknüpfbar war. Er hat es geschafft, in einem öffentlichen Diskurs Verständigung zu ermöglichen über Theorien. Er hat Theorien aufgenommen, er hat aber damit einen Diskurs in einem neuen öffentlichen Raum gestiftet. Und dieses Phänomen strahlt enorm in die totalitären Staaten, die es momentan gibt, aus. Also wenn wir heute die dramatischen Bilder aus dem Iran uns vergegenwärtigen oder auch die Debatten in China sehen, hat eine enorme Wirkung in diesen Staaten, die alle genau begreifen, das, was Habermas an Öffentlichkeit, an deliberativer Demokratie denkt, das ist höchst aktuell und das hat eine irrsinnige Virulenz in diesen Staaten, so dass man sagen muss, damit ist Habermas tatsächlich wie so etwas wie eine Weltmacht, wie es die Zeit heute leicht apodiktisch aufmacht, aber man muss sagen, natürlich eine Weltmacht, die leider immer natürlich in der Gefahr läuft, durch totalitäre Mächte, das, was Habermas die Kolonialisierung der Lebenswelt nennt, gleichsam unterdrückt zu werden. Eben das ist der Kern ja seines Denkens, dass gleichsam immer das Moment des Staates wie auch der Ökonomie diesen Diskurs der Demokratie unterdrücken. Jetzt haben Sie schon eigentlich die Rolle und die Bedeutung Jürgen Habermas als öffentlicher Intellektueller in der Bundesrepublik umrissen. Es ist ja bemerkenswert, dass er für ihn Theorie gleichzeitig auch Praxis ist. Es gibt da eigentlich keinen Widerspruch, obwohl er doch immer darauf beharrt hat, als Wissenschaftler auch anders zu sprechen, zu denken, zu schreiben, als eben als öffentlicher Intellektueller, der Essays und schreibt und Reden hält. Das ist richtig. Habermas hält es da, man kann es sagen, in gewisser Weise mit Adorno. Theoriearbeit ist immer selbst eine Form der Praxis. Es gibt also keine Form der Theoriearbeit, die nicht auch gleich Ausstrahlungen in die Praxis hätte. Aber das spannende Phänomen ist natürlich, Habermas unterschlägt in keinster Weise das Spannungsverhältnis, zum Beispiel, was zwischen Theorie und Praxis existiert. Und das macht, wenn man auf den Einstieg mit dem kurzen Ansatz von Joschka Fischer aus eingeht, das macht den großen Disput so in 68 aus. Damals war es ja so, dass gleichsam die 68er gewissermaßen einem Kurzschluss aus der Theorie in die Praxis einsteigen wollten. Und Habermas gleichsam, das große Wort von Dutschke, Habermas seinen Objektivismus vorwarfen, der gleichsam das Subjekt degradiere. Und Habermas sah darin natürlich die große Gefahr, dass gleichsam in alten dezisionistischen Traditionen, die gleichsam an Karl Schmitt und die Tradition eines rechten Faschismus anknüpfen, dass dort ein linker Faschismus aufkommt. Heute, und das ist das Interessante, wenn man das mal vergleicht, sind all diese harten Debatten längst überwunden. Man staunt über die Rezeptionsgeschichte von Habermas. Er ist so umfassend als großer deutscher Intellektueller akzeptiert, dass man sich manchmal gar nicht mehr vergegenwärtigen kann, wie hart die Streitigkeiten waren. Alle lieben Habermas, möchte man fast sagen. Sie, Albrecht von Lucke, fahren heute noch nach Frankfurt zum Geburtstagsfeiern, zum großen Empfang. Wie müssen wir uns Jürgen Habermas auf einer Party vorstellen? Ja, ob nun Habermas ein großer Partygänger ist, das will ich bezweifeln. Was man aber genau weiß und was man sagen kann, Habermas ist anders als seine Gegner und Kritiker, die sich kaum vorstellen können, dass man neben einem derartigen intellektuellen Werk überhaupt ein Privatleben führt. Habermas ist ein Mensch, der ausgesprochen privat sein kann, dem es unwahrscheinlich gefällt, in kleiner Runde zu diskutieren natürlich in erster Linie, aber vor allem auch gerne zu essen, gut zu essen, auch den einen oder anderen Wein dabei zu trinken, aber bei alledem natürlich über allem stehend gleichsam, und da kann man sich vielleicht doch eine kleine Anleihe bei seinem großen Antipoden Luhmann, der viel weniger präsent heute ist als Habermas, nehmen, aber der doch bei alledem sein großes Credo Kommunikation als Passion über allem gestellt hat. Und gewissermaßen das macht die Verbindung von Theorie und Praxis bei Habermas aus. Der Soziologe und Philosoph Jürgen Habermas wird 80 und ausführlich würdigen die Blätter für deutsche und internationale Politik den Philosophen in ihrer neuen Ausgabe. Die Zeitschrift erscheint monatlich und zwar in Berlin. Dort hören Sie Deutschlandradio Kultur auf der UKW-Frequenz 89,6. Herzlichen Dank, Albrecht von Lucke, für Ihren Besuch und das Gespräch. Mehr zu Jürgen Habermas übrigens können Sie heute Abend in unserem Programm erfahren. In unserer Reihe Forschung und Gesellschaft wird mein Kollege Ralf Müller-Schmidt mit der genannten Philosophin Zeyla Ben Habib aus den USA und Axel Honneck, auch von ihm war heute schon die Rede, über die Philosophie von Jürgen Habermas diskutieren. Hier im Deutschlandradio Kultur um 19:30 Uhr.